Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 7, 2013. Internetmeteoriten. Tja, was ist denn wohl das Thema der Woche gewesen? Naja, der Meteoriteneinschlag in Russland auf jeden Fall, ja, aber auch noch was anderes, was man eigentlich so gar nicht vermutet hätte, ja, hat hier ein Einschlag von Entrüstung im Internet hervorgerufen. Was ein erbärmlicher Versuch, hier eine Überleitung zu finden auf ein anderes Thema. Egal. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall nochmals. Die Woche wird interessant und deswegen fange ich auch jetzt gleich mal an, mit den entsprechenden Themen loszulegen. Es war ja doch einiges passiert. Also, ganz klar, Google Reader. Ist RSS durch einen eventuellen, ja, sagen wir mal, Wegfall des Google Readers in Gefahr? Ja. Das Problem ist folgendermaßen. Letzte Woche passierte mal wieder ein kleiner Fehler bei Google Reader. Was heißt mal wieder? Der arbeitet eigentlich schon sehr, sehr lange fehlerfrei. Aber auf einmal gab es bei einigen Leuten Probleme. Bei mir selbst hat es eigentlich schon einigermaßen funktioniert. So dass zum Beispiel gelesene Nachrichten eben nicht mehr als gelesen markiert wurden, sondern auf einmal wieder auftauchten als neu etc. Manche hatten auch Probleme, Google Reader aufzurufen und so weiter und so weiter. Das hat natürlich die Ängste wieder geschürt im Internet, dass Google den Google Reader irgendwann einstellen wird. Ja, er scheint sowieso schon auf einer niedrigen Priorität zu sitzen bei Google. Das heißt, er wird nicht mehr so gewartet, wie man das vielleicht gerne hätte. Und da werden halt immer Spekulationen jetzt schon ziemlich lange breit getreten, dass eben Google Reader eingestellt wird von Google. Die Gefahr ist natürlich vorhanden, wenn ein Produkt nicht mehr so gepflegt wird, und das ist eigentlich eindeutig zu sehen. Nur was würde das bedeuten für die gesamten RSS-Feeds oder für sagen wir schon mal, RSS im Internet? Ja? RSS ein Protokoll eigentlich, ja, das haben wir von Dave Weiner bekannt gemacht, ja, und auch, kann man ruhig als Vater der RSS-Feeds, wie man es heute hat, bezeichnen, obwohl das eigentlich eine Sache war, die bei Netscape erstmal eingesetzt wurde, aber ja, es ist eben nun mal so, dass der Mann das publik gemacht hat und dann eben relativ schnell im Internet verbreitet wurde, um eben auf zum Beispiel viele Blogs, Webseiten und so weiter zuzugreifen, ohne dass man jetzt erstmal im Internet hier rumsurfen muss. Ja, das hat einen riesen Vorteil. Man kann jede Menge Informationen auf einer Seite quasi darstellen. Ja, mehrere Streams entweder vermischen oder aber auch geordnet. Und somit wurden eben RSS-Reader für viele professionelle Leute unverzichtbar. Ja, professionell in dem Sinn, wenn man eben halt viel Sachen recherchieren muss. Beispielsweise hier auch in der Wochensicht oder im Uncast, ja, oder auch für meine Blogs recherchiere ich fast ausschließlich auf Google Reader. Ich habe sogar einige Social Feeds drin, also das heißt zum Beispiel mein Twitter Feed, die Replies, die ich gesendet bekomme, die Antworten, die bekomme ich in einem Google Reader Feed, so brauche ich erst gar nicht zu Twitter zu gehen, ohne dass ich jetzt ich würde sagen, nicht zu Twitter zu gehen, muss ich doch noch gehen, wenn nämlich eine Nachricht ankommt, aber ich brauche zum Überprüfen der Nachricht nicht mehr auf Twitter zu gehen. Genauso verhält sich auch, kann sich auch zum Beispiel mit Facebook das sehr gut machen, ja, sagen wir mal, die Facebook Nachrichten sind sowieso zu 95% Müll. Ja, und die 5% rauszufiltern ist auf dem RSS-Feed wesentlich einfacher, ja, als eben so. Aber da haben wir schon das Problem, bei Facebook wird schon gar nicht mehr so einfach, ja, per RSS-Feed darauf zuzugreifen, da muss man Tricks anwenden. Und da ist eben das Problem, es gibt ja immer so eine Schlacht zwischen den Webseiten, den Benutzern und den Mittelmännern sozusagen. In dem Fall ist eben Google der Mittelmann, ja. Die Webseitenbetreiber, viele hätten das RSS lieber gar nicht und die Benutzer, viele Benutzer würden gerne ausschließlich auf RSS setzen. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn sich Leute aufregen, dass eine Seite nur zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt aus dem RSS-Feed schickt und nicht den vollen Artikel per RSS ausliefert. So, und jetzt ist hier in diesem empfindlichen Gefüge, ja, ist der beliebteste Reader für RSS-Feeds mit Abstand eben der Google Reader. Und jetzt ist eben das große Problem, wenn der wegfällt, wenn das Teil wegknickt, ja, dann sehe ich echt schwarz für den Fortbestand von dem Google Reader eben. Und Entschuldigung, nicht für den Google Reader, sondern für RSS, ja, weil eben das sowieso immer schon kontrovers ist und man weiß auch nicht genau, wie viele Nutzer jetzt tatsächlich RSS nutzen. Also bei mir im Blog sind sehr viele, die Netcasts, Podcasts und so weiter sind eigentlich ausschließlich besucht durch die Feeds. Ja, alles andere sind eigentlich nur Klicks, die von den Feeds wiederum kommen auf die Seite, um zum Beispiel die Seite etwas übersichtlicher zu sehen, ja, oder die Links zu bekommen, etc. Aber im Prinzip, ein Podcast ohne RSS-Feed ist nicht vorhanden. Gibt's nicht. Ja. Niemand geht auf eine einzelne Webseite und lädt sich dort die Dateien runter. Nein, da braucht man einen Feed-Reader und die funktionieren mit RSS. Nur, was eben bei Netcasts, bei Podcasts eben unabdinglich ist, ist eben in anderen Bereichen eben gar nicht so unabdinglich. Und die Social Networks, die Google Plus und Twitter beispielsweise, die haben vor allem jetzt hier einen Schuh in der Tür. Aber das ist nämlich auch die Gefahr, die Angst, dass eben zum Beispiel Google den Reader opfert für Google Plus. Und ich liebe Google Plus. Google Plus ist genial. Aber es ist nicht genial, für Feeds zu lesen, für eine vorgefertigte Anzahl von Seiten, ja, denn das würde quasi erstmal unabdinglich machen, dass die Webseitenbetreiber alles von ihren Seiten auf Google Plus einstellen. Und das ist vor allem deswegen auch nicht so, weil eben Google Plus keine vernünftige Write-API hat. Aber bleiben wir mal, jetzt gehen wir mal da nicht weiter mit dem Google Plus, was die für Probleme haben und warum die nicht haben wollen, dass automatisierte Feeds eingesteuert werden. Das Argument von beispielsweise vielen ist, ja, man braucht es ja nicht, gibt es ja auf Twitter. Twitter ist der beste RSS-Feed, den es gibt, ohne RSS. Ja, schön. Nur, man muss mal sehen, dass mit weitem Abstand die allermeisten Postings verweisen auf Artikel automatisiert eingestellt wurden durch RSS-Tools, ja, durch zum Beispiel Twitter-Feed etc. Und das ist nämlich das Thema. Ohne RSS würde es gar nicht bei Twitter landen. Ja? Twitter ist nur eine Anzeige von dem, was automatisiert über RSS-Feeds eingesteuert wird. Und das ist eben das Problem. Im Prinzip, RSS ist unabdingbar für ein funktionierendes Netz. Aber die Gefahr, eben weil es ein ziemlich zerbrechliches Gefüge ist, wenn der Google Reader wegfällt, der beliebteste Reader, dann hat man ein Problem. Weil mag ja sein, dass die Webseiten einige trotzdem noch einen RSS-Feed anbieten. Ja? Aber der User wird keinen vernünftigen Zugriff mehr darauf haben. Und was dann letztendlich passiert, tja, weiß man nicht. Ne? Aber ich denke, dass dann auch die Webseitenbetreiber irgendwann dann sagen werden, okay, Google Reader gibt's nicht mehr, kaum jemand wird noch einen RSS-Feed aufrufen direkt, warum bieten wir denn dann überhaupt an? Zack, dann fällt er weg. Und damit fällt aber auch gleichzeitig ein wichtiges Tool weg, um eben zu ermöglichen, dass die Informationen auch effektiv auf Social Networks beispielsweise verbreitet werden können. Ja. Wie gesagt, also so, dann hat man sowas bei Twitter, wie zum Beispiel auch bei Google Plus, dass man hier das manuell einstellen muss. Und was das eben bringt, das sieht man bei Google Plus. Dann wird dann jeden Tag mal eine Nachricht eingestellt, weil man es ja manuell machen muss. Oh, die Top-Nachrichten, das war's. Und die restlichen Nachrichten, die werden nicht mehr gelesen. Ja, so sieht's aus. Weil eins geht auf keinen Fall. Also ich habe hier in meinem Reader beispielsweise jetzt mal wieder diese schöne 1000 plus stehen. Ich habe hier, ja, ich würde mal sagen, das sind etwa, ich muss das überfliegen, das sind etwa 45 Seiten, wo ich täglich mehrere tausend Artikel lese. Ich kann das. Wenn die Information richtig angeliefert wird. Ich kann nicht die 1000 Artikel oder über 1000, mehrere 1000 Artikel lesen, wenn ich auf die einzelnen Webseiten gehen muss. Das ist vollkommen unmöglich. Und was das für ein Traffic zusätzlich bringt, nicht mehr, dass mich das interessieren würde, wie viel Traffic ich verbrauche, vielleicht mal Provider interessiert. Aber insgesamt das Internet wird es interessieren. Und da haben wir auch wieder ein Problem. Eigentlich werden die RSS-Feeds, die Möglichkeiten für die RSS-Feeds ja noch gar nicht ganz ausgenutzt. Ja. Gerade in der mobilen Welt momentan sind RSS-Feeds quasi die Erlösung. Ja. Denn effektiv, man kriegt die Informationen mit weniger Traffic, ja, gezielt und hat da auch noch Möglichkeiten, dann entsprechend Einstellungen zu machen, wie zum Beispiel mobil will ich nur die Schlagzeilen sehen, erstmal nur, bevor ich den ganzen Artikel mit Bild und allem Möglichen sehe. Stellt euch mal vor, ich gehe auf eine Seite wie Engadget.com per Mobile, auch die mobile Seite. Was da alles geladen wird, was mich gar nicht interessiert, ja, und mit dem RSS-Feed nur Schlagzeilen, wupp, kann ich das sehen, das ist sofort auf dem Schirm, ja, weil es super schnell zu übertragen geht. Und die 50 Artikel pro Tag, wo die schreiben, ja, sind ruckzuck überflogen. Perfekt, ja. Aber auf eine Seite gehen und dann die 50 Artikel lesen, verrückt. Unmöglich. Mit Mobile, Wahnsinn. Ja. Und auch so eben zum Recherchieren, unmöglich. Ich bräuchte unendlich viel Zeit mehr als jetzt hier. Ich brauche für die Recherche über den Google wieder. Also für mich ein unverzichtbares Tool und ich müsste dann auch nach einer Alternative suchen, eben RSS-Reader. Nur dann eben die bange Frage, warum sollten dann eben die Webseitenbetreiber weiterhin RSS anbieten, wenn der wichtigste Reader oder die wichtigste Firma überhaupt im Netz, Google, dann hier RSS gar nicht mehr unterstützt. Ja. Ganz großes Problem. Ja. Deswegen hoffe ich, dass es noch jetzt hier weiter, dass es jetzt hier noch weiter vorwärts geht mit dem Gejammere im Internet, was ich jetzt auch gerade tue, damit RSS eben hier, ja, sag ich mal, geschützt wird, damit eben hier das nicht verschwindet aus dem Netz, weil das wäre wirklich ein riesiger Schritt rückwärts für das ganze Internet. Und ein wichtiges Tool für viele professionelle Leute, die das eben nutzen müssen, sollen, können, würden und so weiter. So, Meteoriteneinschlag in Russland, ja. Ist noch gar nichts, was passiert, wenn jetzt hier das tatsächlich Google Reader hier eingestellt werden würde. Ja, dann gibt es mehr als einen Meteoriteneinschlag bei Google. Aber faszinierend war es doch. Klar, das Ereignis natürlich auch. Ein großer, was ist überhaupt passiert, bevor ich hier weiterrede, ein großer, relativ großer Meteorit ist in die Atmosphäre eingedrungen, dabei explodiert, was nicht selten ist, was eigentlich fast immer passiert so. Und er war halt recht groß und die Druckwelle hat schon beachtliche Schäden angerichtet, nicht der Einschlag. Denn viel blieb von dem Meteorit nicht übrig, nur kleinere Brocken. Ja, ein größeres scheint wohl in einen See gestürzt zu sein. Die Schäden sind quasi durch die Druckwelle entstanden. Und so stark wie 30 Hiroshima-Bomben sollte das gewesen sein. Nur ein bisschen hoch oben. Ja, ich glaube, waren das 25 Kilometer Höhe. Und deswegen ist es eben auch so, ja, aufgefallen, sage ich mal. Oftmals passiert eben das, weil die Erde zu 70% aus Wasser besteht, ein bisschen mehr als 70%, passiert das normalerweise über dem Ozean und man kriegt das nicht mit. Ja, jetzt halt hier über eine Stadt direkt und da hat halt die Druckwelle schon enorme Kraft. Ja. Gut, das ist aber für viele wahrscheinlich noch nicht spektakulär genug gewesen. Da habe ich dann die wildesten Theorien gehört und gelesen. Ja, also verrückt sowas. Da war auf einmal von einem Gesteinsregen über Russland zu reden. Das ist mal wieder typisch für die Massenmedien. Aber lange vorher, und das ist eigentlich das Eigentliche Interessante daran, lange vorher gab es das mal wieder in den Social Networks, die Nachrichten darüber. Ja. Also da hat CNN, gut, die waren eh zu spät, die haben erst mittags was gebracht. Ja. Und ich bin morgens wach geworden und habe das gelesen am Computer auf Google Plus. Ja. Da war das gerade passiert. Da war das gerade passiert. Ja. Und es war alles voll. Videos, Bilder und so weiter und so weiter. Einige Zeit später erst kamen dann NTV und Tagesschau dazu. Ja. Und das zeigt eines. Bei großen Katastrophen oder bei großen Ereignissen sind die neuen Medien schneller, viel schneller, ja, als die klassischen Medien wie eben TV oder auch Webseiten, ja, von den klassischen Medien. Die reagieren da einfach langsamer. Ich weiß nicht, ob das eben früher auch so war oder ob das mit Sparmaßnahmen zu tun hat, weil immer weniger Journalisten verteilt über der Erde aktiv sind. Ja, ich kann mich noch gut erinnern es ist eigentlich der zweite Irakkrieg gewesen, nicht den letzten, sondern den vorletzten sozusagen, ja, als CNN quasi live berichtet hat aus dem Irak, ja, direkt. Da sind einige Leute sehr groß geworden. Ich, zu meiner Schande muss ich sagen, der Reporter, der dort sehr berühmt geworden ist, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Muss gerade mal gucken, vielleicht kann ich den schnell rausfinden. Weil das war also schon damals sehr beeindruckend. Und man muss sagen, dass man eben heutzutage das Gefühl hat, dass es nicht mehr genug Reporter gibt, ja, um so etwas wie 1991 war das, ja, genau, Peter Arnett war das, ja, der damals 1991 eben für die, sagen wir, grandiose Berichterstattung bekannt geworden ist, ja, direkt vom Ort des Geschehens. Und heute hat man eben nicht mehr das Gefühl, ja, dass hier sowas passiert, ob das eben jetzt daran liegt, weil es damals eben diese Medien, die neuen Medien in der Form, wie eben Twitter, Google Plus und so weiter noch nicht gab, ja, und wir das nur nicht wahrgenommen haben, dass das mit so viel Verzögerung stattfindet, ja. Auch hier 2001 mit dem Anschlag am 11. September, da war CNN also die erste Quelle. Ja. Und ich habe schon oft gehört, wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, ja, etc. etc. Und aber man hat eben jetzt das Gefühl, dass die Medien da hinterherhinken, die alten Medien hinterherhinken. Und es war schon verrückt, ja. Selbst, ich muss mal gucken, wann hatte ich mein Blogpost denn gemacht. Das würde mich mal interessieren. Auch ich habe darüber nämlich geschrieben, wobei ich habe extra noch lange gewartet. Ja, 14.35 Uhr hatte ich meinen Blogpost da gemacht am 18. Februar. Und da war ich immer noch schneller als viele von den alten Medien, die erst dann abends darüber berichtet haben. Und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja. Also das ist verrückt, sowas. Entschuldigung, nicht der 18. Februar war das Moment, Entschuldigung, das war der 15. Februar, genau. 15. Februar um 13.49 Uhr. Ich bin eben im Artikel verrutscht. Ja. 13.49 Uhr. Ja. Aber auch noch interessant war, was da wieder für Spekulationen gab, und das möchte ich nur mal erwähnen, dass ich wirklich erschreckend fand, wie wenig Grundwissen die Menschen haben, wenn es um solche Sachen geht. Also so ein Grundwissen von unserer Atmosphäre vielleicht, ja, oder der Bahn von der Erde, und so den, sag ich mal, normalen Gegebenheiten. Ich möchte ja, kann ja nicht verlangen, dass jeder Astronomieexperte ist, ja, bin ich ja auch nicht. Aber so ein grundsätzliches Begreifen der Erde, ja, und die Position im Weltraum und vielleicht auch, wie das so ist, ne, mit den Meteoriten, wenn die Erde streifen, beziehungsweise wenn die erst zum Meteorit, wenn sie in die Erdatmosphäre eintauchen, vorher sind es ja Asteroiden. Dass zum Beispiel es nicht möglich ist, dass man ein Meteorit, der eindringt in die Atmosphäre in der Größe, erstmal überhaupt erkennen kann. Das ist auf jeden Fall noch nicht möglich. Und es ist auch sehr fraglich, ob das mit einem vertretbaren Aufwand überhaupt möglich sein wird. Und dass es absolut unmöglich ist, dass wenn ein Meteorit in die Erdatmosphäre eingetreten ist, dass dann dieser abgeschossen werden kann, bevor er die Erde, den Erdboden erreicht von Flugzeugen von sowjetischen. Das ist vollkommen unmöglich. Das ist sowas von Hanebüchen. Aber nicht, dass ich das irgendwo gelesen hätte auf irgendeinem Blog oder sonst irgendwas, sondern das hat Voice of Russia hier groß geschrieben, dass nach Berichten, ja, die sie bekommen haben, der Meteorit, bevor er auf die Erde einschlagen konnte, von der russischen Luftwaffe abgeschossen wurde. Furchtbar! Noch nicht mal denkt der grundlegendste Gedanken daran verschwendet, dass das vielleicht gar nicht möglich ist bei der Geschwindigkeit. Ja. Bei dieser Geschwindigkeit, da würden die Raketen von den Flugzeugen nicht mehr hinterherkommen. Das ist vollkommen unmöglich. Egal, ich kann mich darüber noch eine halbe Stunde aufregen. Sinnlos. Und vielleicht sollte man auch mal nicht ganz so skeptisch sein, immer mit den Bahnberechnungen von Wissenschaftlern, insbesondere von der NASA, die ja dann auch wieder von anderen unabhängigen Wissenschaftlern immer und immer überprüft werden. Da wird immer Verschwörung gewittert und so weiter und so weiter. Zum Beispiel wie einer in meinem Blogpost hier geschrieben hat, dass hier die Berechnungen ja auch nur ganz grob sind und überhaupt, ja. Und dass eben, wenn er, ich zitiere mal dann, ja, zu einem Satellit der Erde wird, ja, dass dann eine Kollision unvermeidbar wäre. Ich meine, das ist. Okay, ich will da jetzt gar nicht weitermachen. Und dann der letzte Satz, da hat man den Rest gegeben. Let us pray God. Lass uns zu Gott beten. Genau. Denn ich konnte am Schluss nur noch sagen, eben, dass die Bahn eben sehr genau von NASA und ESA berechnet wurden und auch von unabhängigen Wissenschaftlern und dass es eher wahrscheinlich ist, dass der Asteroid jetzt stoppt in seinem Flug, sich auf die Erde direkt dreht, ja, und in meinem Hinterhof einschlägt, weil während ich Justin Bieber höre, was nie passieren wird, ja, das ist immer noch wahrscheinlicher, als dass es einen Gott gibt, zu dem man beten kann. Ja, sorry. Und dann habe ich eben auch geschrieben, er darf tun, was immer er will, ja, aber ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, zu einer imaginären Person zu beten, die Menschen erfunden haben, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Ja, sorry. Also, tut mir leid. Ich weiß, das ist hart, aber gerecht. Also Musik im Autoradio, um jetzt von dem Thema wegzukommen, ich habe mich genug aufgeregt. Musik im Autoradio, das war eine Sache, die aber durchaus wegen dem Meteoriteneinschlag nochmal interessant war, nämlich auf YouTube bei der oder mit der GEMA in Verbindung mal wieder. Ja, tatsächlich, denn was ist passiert? Auf YouTube waren ja diese ganzen Videos zu sehen, unter anderem viele von den russischen Onboard-Kameras, die viele Autofahrer, fast alle eigentlich in Russland haben. Und ja, das Problem war, dass bei einigen Videos, ein besonders gutes leider auch, im Hintergrund Musik zu hören waren, weil derjenige nicht das Autoradio ausgeschaltet hat. Klar. Und dann ist das Video gesperrt worden. Von YouTube. Wegen eventuellen GEMA-Einschlag. Rechten, die da verletzt werden in dem Video. Und da muss ich schon sagen, das hat man davon, wenn Urheberrecht wichtiger ist als Informationsfreiheit. Ich finde es sowas von unverhältnismäßig, dass überhaupt so eine Firma wie Google Angst haben muss, dass wenn so ein YouTube-Video drinsteht, dass dann wieder die GEMA kommt und die vor Gericht zerrt. Da müsste es ganz klare Anweisungen geben, zum Beispiel ganz klare Richtlinien vom Gesetzgeber her, dass zum Beispiel die Information in einem Artikel wichtiger ist, schwerer wiegt, als eben eventuelle Hintergrundgeräusche, Hintergrundmusik und die Rechte der GEMA oder auch der Künstler direkt. Ist mir wurscht. Es gibt nichts Wichtigeres als die freie Information. Da können sich die Künstler sonst was abschneiden, ja. Aber das geht so nicht. Ja. Wer jetzt hier verantwortlich ist, kann man nicht genau sagen. YouTube hat das Video gesperrt, ja. Klar, weil eben der Druck von der GEMA ziemlich groß ist. Man will halt vermeiden, dass es Ärger gibt mit der GEMA, weiter Ärger gibt. Die stehen ja sowieso schon vor Gericht, Google, wegen den GEMA-Geschichten. Und von daher ist es natürlich verständlich, dass Google ziemlich schnell ist, YouTube ziemlich schnell ist beim Sperren von Videos, die eventuell GEMA-Rechte verletzen könnten, ja. Oder eigentlich sind es ja die Rechte der GEMA-Künstler, aber naja, man kann es auch so abgreifen, weil man gibt ja seine Rechte auf, wenn man GEMA-Mitglied ist. Ich würde es jedem Künstler nochmal empfehlen, darüber nachzudenken, ob er das wirklich machen will. So kann es dann passieren, dass dann auf einmal ein wichtiger Beweis weg ist. Zum Glück gab es noch ein paar andere. Und ich denke, auch hier, ich habe es ja letztens mal schon aufgerufen, hier muss der Gesetzgeber jetzt einschreiten gegen die GEMA und klar machen, was wichtiger ist auf der Welt. Abzocke oder Informationen. Gmail hat jetzt ein paar neue Verbesserungen gemacht, um mal wieder zu etwas freundlicherem, erfreulicherem zu kommen, ja. Schon seit einiger Zeit hat ja Gmail einen neuen Editor, den man auswählen kann. Und der ist eigentlich auch recht gut. Bisher habe ich ihn ganze Zeit nicht genutzt, weil das Wichtigste hat gefehlt, nämlich keine Smileys waren da drin in dem neuen Editor. Deswegen habe ich schon den alten benutzt. Das hat sich jetzt geändert. Neuer Editor mit Smileys und auch noch ein paar andere Sachen wurden verbessert. Zum Beispiel kann man jetzt, wenn man antwortet, auch direkt einen sogenannten Pop-Out-Reply machen. Damit geht ein eigenes Fenster auf, in dem man dann antworten kann. Auch das haben sich viele gewünscht. Ich habe jetzt deswegen auch auf den neuen Editor umgestellt. Ich habe meine Smileys und das ganz Tolle ist sogar, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt, dann kommen die Smileys, die man zuletzt benutzt hat, direkt oben, also auf dieser Liste, wenn man auf diese Smileys klickt, muss dann nicht die ganzen vielen verschiedenen Smileys durchblättern, bis man den richtigen hat, wenn man öfters mal den gleichen benutzt. Und somit geht es alles auch viel schneller. Ja, super Sache, mir gefällt. Der neue Editor ist auch so ganz gut und ja, zeitgemäß, sage ich mal. Und vor allem kann man Nachrichten, Einkommende und so weiter sehen, während man auch eine neue schreibt. Und das ist der eigentliche große Vorteil gegenüber der neuen Eingabemethode. Ja, die Smileys, ich weiß, ne, für viele wird es interessant sein. Aber nein, ich brauche das. Ja, ich brauche das. Keine Mail ohne Smileys. Google Plus Pages und Blogger, die kann man jetzt auch per Google Takeout die Informationen da rausnehmen, ja, und eben dann, was weiß ich mit anfangen, ja, weiß auch nicht, was man damit anfangen soll. Auf jeden Fall kann man seine Daten sichern. Das ist eine gute Sache, eigentlich total überfällig schon, ja, dass es nicht schon vorher ging. Für Blogger gab es einige Tools dafür, dass es schon vorher ging, bei Google Plus Pages bisher noch nicht, aber das Ganze kann man jetzt bei Google Takeout eben tatsächlich machen, rausholen, wie der Name sagt, und dann eben abspeichern, so dass die Daten auch sicher sind, selbst wenn mal irgendwas gelöscht würde, was mir bei Blogger zumindest noch nie passiert ist. Ja, dann Oracle hat gegen Google jetzt Berufung eingelegt, mit einer lachhaften Story. Da wird eine fiktive Harry Potter Story genommen, ja. Die Autorin dieser fiktiven Story heißt Anne Droid. Und Die nimmt dann quasi den, das, naja, sagen wir mal, das Buch der Orden des Phönix, ja, und kopiert quasi die Schlagzeilen und macht eine Story, die sich so ähnlich anhört unten drunter. So, dumm. Warum? Weil ja genau das nicht so schlimm ist. Ja. Sie schreibt eine Story, eigene Story, nur die Überschriften bleiben gleich. Ja. Ist zwar nicht gerade so schön und wird normalerweise auch niemand machen, aber was die wollten die damit machen? Die wollten damit demonstrieren, dass API ist das gleiche ist, ja. Nein. Die haben also die gleichen Überschriften, aber andere Texten drunter. Aber es ist ja total verrückt, hier die gleichen Überschriften zu benutzen und doch strafbar und überhaupt. Ja, so wollen sie also die Richter jetzt damit überzeugen, mit dieser fiktiven, lachhaften Android Harry Potter 5.0 Story, dass eben das, das, sag ich mal, Nutzen von APIs oder das Implementieren von APIs bereits unter das Copyright fällt. Gut. Lachhaft. Ich hoffe, der Richter kennt sich damit aus, wie der letzte Richter, der nämlich Google in allen Punkten freigesprochen hat und Oracle eine grandiose Niederlage erlitten hat vor Gericht. Und ich hoffe, dass der neue Richter, bei dem die Berufung jetzt eintrudelt, hier das genauso handhabt und hier Fachkenntnis vorlegt, damit er gleich erkennen kann, wie lachhaft diese Story ist. Und also ich finde, dass das, ich würde das sagen, das ist schon fast eine Missachtung des Gerichts. Das wird in den USA gar nicht so gern gesehen und das wird auch streng ausgelegt. Und ich finde, mit dieser lachhaften Story, das ist eine Irreführung des Gerichts, das ist eine Missachtung des Gerichts mit diesem lächerlichen Fantasiegebilde, das da aufgebaut wird. Und also ich finde, das ist wirklich furchtbar. Ja. Naja. Gut. Also, man wird sehen, ja. Und ja, die Patent-Trolle, Plocker, die sind dann auch wieder hellauf begeistert und freuen sich, wenn Google eins draufkriegt. Wie enttäuscht musste unser deutscher Patent-Troll-Plocker doch sein, ja. Beim letzten Urteil gegen Oracle. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Ja, Croclaw, die haben etwas bessere Informationen als bei diesem Patent-Troll-Blogger bei uns. Und da kann man sich dann auch eher drauf verlassen, dass es etwas neutralere Sichtweise gibt, beziehungsweise eine mehr Welt- oder eine realistischere Sicht. Ja, die werden ja schließlich auch nicht von Microsoft bezahlt. Ja, wie der Patent-Troll-Blogger. Gut. Und warum es immer besser ist, anonym zu blocken oder was im Internet zu machen. Das hat man jetzt wieder gesehen. Das Abmahngesetz, das eigentlich dafür da war, die Bürger und Blogger und so weiter dagegen zu schützen vor diesen Abmahnanwälten, ja, da hat sich leider wieder gezeigt, hat die Lobby wieder gute Arbeit getan, ja, denn leider ist es so, dass das Gesetz erstmal auf Eis ist. Ja, es wurde auf Eis gelegt und was jetzt wird, das kann man nicht sagen, ja, was jetzt mit dem Gesetz wird. Es ist mir auch unbegreiflich, wieso das abgelehnt wurde oder warum hier das auf Eis gelegt wurde, aber wie gesagt, da kann eben nur die Lobby dahinter stehen. Und jetzt müssen wir halt mal warten, was jetzt daraus wird aus diesem Abmahngesetz. Es sollte also eine Begrenzung geben von der Abmahnhöhe, ja, was also möglich ist, und auch Regelungen speziell für erstmalige Abmahnungen in einem gewissen Bereich. Und so weiter und so weiter. Und bis jetzt sieht so aus, als ob die Abmahnanwälte hier machen können, was sie wollen. Besonders wenn das Leistungsschutzunrecht tatsächlich umgesetzt werden würde, hätten die dann wieder Hochkonjunktur. Deswegen kann ich nur empfehlen, anonym blocken, anonym die Sachen im Internet machen. Nur so kann man sich gegen den unrechten Abmahnwahn der Anwälte schützen. Und denn im Gegensatz zu Blogger aus den USA, denen man komischerweise dann doch vertraut, auch ohne Impressum, ja, und Medien auch ohne Impressum, ist es bei uns eben nicht ganz so einfach. Ja, aber hier kann ich nur sagen, es gibt Möglichkeiten, wie man das legal anonym machen kann. Ja. Im Prinzip wird die Anonymität sogar durch ein Gesetz geschützt. Deswegen wurde auch gegen Facebook geklagt, weil es da eben nicht ermöglicht wird, hier anonym auf Facebook was zu veröffentlichen, weil ja Facebook auf Klarnamen besteht. Ja. Das Problem liegt aber jetzt woanders da, weil eben die der Firmensitz eben in Irland ist. Deswegen wurde es im ersten Mal nicht entsprochen, aber es wird weitergehen. Und das zeigt schon, dass man ein absolutes Recht hat auf Anonymität. Ja. Und deswegen auch finde ich es richtig, wenn man hier gerade, um sich gegen diese Anwälte und Blutsauger zu schützen, ja, dass man da dann eben anonym die Sachen macht. Touchscreen-T-Shirts könnten bald Realität werden. Eigentlich so geht das in die Kategorie der lächerlichen Meldungen. Ja. Ich wollte das eigentlich auch als letzte Meldung machen, aber nein, es ist nicht lächerlich, es wird tatsächlich geplant. In ein paar Jahren sollen wir alle rumlaufen mit Touchscreen-Kleidung. Ein paar Sachen, muss ich sagen, sind schon ganz interessant, aber ich weiß nicht so. Also das, was designmäßig gezeigt wurde, ist jetzt noch ziemlich übel. Vielleicht kann das ja noch besser werden. Eine interessante Sache hätte ich allerdings dafür, ja, also so um angefummelt zu werden, ist das natürlich perfekt, ne? So ein Touch Button irgendwo einblenden an der richtigen Stelle und schon ist da ein heißer Abend garantiert, ne? Ja, und man kann vielleicht auch endlich mal den Mädels an die Titten langen, ohne gleich eine gescheuert zu bekommen, ja, weil da muss man ja irgendwie was auf dem Touchscreen bedienen, ne? Nicht? Oh Mann, war ich jetzt wieder daneben. Nein. Gut, warum es nicht die letzte Meldung war? Ich habe noch zwei Meldungen, die waren auf jeden Fall wert. Heute habe ich die gesehen. Mega, der Mega.co.nz Dienst, der Nachfolger, sagen wir mal, zu Mega Upload, der will jetzt auch Mail, Chat und Video anbieten direkt. Gerade Mail und Chats dürften sehr, sehr interessant sein. Allerdings wurde angegeben, als Zeitraum in den nächsten Jahren, also ziemlich weit nach vorne geschaut, aber immerhin wird daran gedacht von Kim.com, ja, dass man eben seinen Dienst, der als recht sicher gilt, um E-Mail, Chat, Voice und Video eben erweitert und damit auch mobile Zugriffe mit umsetzt. Das ist schon eine interessante Geschichte und ja, ich hätte da durchaus Lust, da mal reinzugucken, dann, ja, in diese Dienste. Die letzte Meldung war, es hat mich eben richtig schön umgehauen, was heißt richtig schön umgehauen, das hat mich verwundert, aber es war doch irgendwo abzusehen, und zwar Posterous stellt seinen Dienst ein. Am 30. April ist alles vorbei, ja, da wird dann Posterous endgültig abgeschaltet, schon jetzt soll man eben seine Dateien, seine Inhalte, sein Content rausholen per Backup, um das zu sichern. Ansonsten ist es nämlich am 30. April verloren. Hintergrund ist der, dass Posterous immer wieder früher aufgefallen ist, besonders bei mir, wegen der negativen Haltung gegenüber offenen Protokollen, offenen Codecs beispielsweise, ja. Eine Anfrage mal wegen dem Ogvorbis-Codec, wo ich natürlich Ogvorbis-Dateien hochladen konnte und dann wurde intern umkonvertiert zu MP3, ob das nicht möglich ist, dass Ogvorbis direkt original abgespielt wird, gab es ziemlich barsche, ich würde schon fast sagen Beschimpfungen von diesem Sachin Agarwal, oder wie der heißt, Agarwal, Sachin Agarwal, Founder und CEO von Posterous, und da wurde mir schon klar, woher die Jungs kommen, ja, dieses Apple-like Feeling wollten die da wohl auf den Blogs ummünzen. Das hat vielleicht für einige eine Zeit lang gut funktioniert, aber die Masse hat dann doch irgendwann angesehen, nee, das ist nicht ganz so toll und sind dann eher wieder zu Tumblr gegangen. Ja. Ich habe zum Glück noch rechtzeitig, wer das nicht weiß, die Rios Wochensicht wurde ursprünglich auf Posterous gehostet. Und ich bin glücklicherweise eben wegen diesem Ogvorbis-Problem rechtzeitig wieder abgesprungen und auf blogger.com, was ich bis heute nicht bereut habe. Einwandfrei, ohne Probleme, seit dem ersten Tag, das ist schon ein paar Jährchen her jetzt. Ja. Fantastisch also, und ich war begeistert davon. Nur, jetzt ist es eben so, dass Posterous nicht nur mit immer weniger Nutzern zu kämpfen hat, also mit Nutzerschwund zu kämpfen hat, sondern sie wurden auch noch von Twitter gekauft. Und Twitter, wenn Twitter was kauft, das ist schon mal ein ziemlich schlechtes Omen. Ja, und genauso war es dann hier. Wenn Facebook oder Twitter was kauft, ist fast sicher, dass es weg ist. Und so war es denn auch. Posterous stellt jetzt seinen Betrieb am 30. April ein. Holt eure Daten, solange es noch geht. Und sucht euch einen Alternativdienst. Ich selbst kann euch nur blogger.com empfehlen. Da habt ihr die größten Möglichkeiten. Der Dienst ist sogar kostenlos, ist absolut zuverlässig. 99,9% Uptime wurde schon bescheinigt durch unabhängige Institute und lässt euch die Wahl, ob ihr ein vorgefertigtes, übrigens die neuen Templates sind exzellent. Wer Blogger vor ein paar Jahren benutzt hat, der wird es nicht wiedererkennen. Die neuen Templates sind exzellent. Automatisch eine Mobilseite wird erstellt für Android und iPhones. Ja. Und da kann dann einfach so ein Standard-Template wählen und sofort anfangen zu bloggen. Ja, es ist perfekt für Kurzblogs. Ich habe sogar einen Microblog auf blogger.com. Es ist perfekt für Bildergalerien. Da gibt es sogar ein eigenes Dynamic-Theme für Bildergalerien und so weiter und so weiter. Fantastisch. Und die Profis, die können alles anpassen. Die können eigene CSS Scripts machen, ja, die können eigen HTML einbinden, eigenes HTML einbinden, man kann das ein Blogger-Blog bis zur Unkenntlichkeit anpassen, ja, man hat vorgefertigte Gadgets, Widgets, man kann aber auch viele andere Sachen einbinden, JavaScript ist möglich und, also ihr könnt da viel mehr machen als bei fast allen Hostern, auf jeden Fall mehr als bei allen kostenlosen Hostern. Ihr habt keine Begrenzung für die Daten, die ihr ablegt. Auch keine Begrenzung für Bilder, wenn ihr einen Google Plus Account habt. Und. Es macht einfach Spaß. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, blogger.com als Alternative zu nehmen. Allerdings auch Tumblr sei genannt. Auch das wäre eine Alternative, wenn ihr lieber jetzt nicht zu Google gehen wollt, sondern eben lieber zu einer anderen Firma. Da könnt ihr zum Beispiel auch Tumblr nehmen. Ja, geht auch ziemlich einfach und schnell. Gut. Damit komme ich zum Ende. Das war richtig lang heute, 42 Minuten. Also ganz, ganz schnell. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wie immer, wenn ihr Infos, Anregungen habt oder eigene Artikel selbst mal einschicken wollt, auch Voicemails etc., könnt ihr das tun. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Rios Wochensicht. Oben in der Suche einfach Rios Wochensicht eingeben, dann könnt ihr das schon sehen. Und auch per E-Mail natürlich rio@thenetcast.com. Alle Links und Infos zu dem Artikel, was ihr heute alles gehört habt, wenn das alles zu schnell ging und so weiter und ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr auf wochensicht.thenetcast.com. Ja, und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss.